Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór i jak szamlar, bonsoir. Guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, Freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Und der Taxler heißt wie immer Martin Auer. Habe ich Ihnen schon erzählt, wie Herr Balaban sich einmal einen Hunderter ausborgen wollte? Herr Balaban, das ist der Herr, der mit seiner Tochter Zelda aus Usbekistan gekommen ist und schon in halb Europa gelebt oder wenigstens Arbeit gesucht hat. Herr Balaban war einmal in großen Geldnöten. Er traf einen Freund und sagte zu ihm, »Ach, bitte, leih mir doch einen Hunderter.« »Und tut mir leid«, sagte der Freund, »ich habe nur einen 50er bei mir.« »Na, ist recht«, sagte Herr Balaban, »dann gib mir inzwischen den 50er. Dann schuldest du mir noch einen 50er und ich schulde dir einen 50er und wir sind quitt.« Thank you. Die Nachbarin klopfte an die Tür und wollte sich von Zelda den Staubsauger ausleihen. Das geht leider nicht, sagte Zelda, die wusste, dass die Nachbarin nicht sehr sorglich mit ausgeliehenen Dingen umging. Der Staubsauger ist gerade in Reparatur. Die Nachbarin wollte schon gehen, da hörte sie, wie drin in der Wohnung Herr Ballermann den Staubsauger einschaltete. Aber ich höre doch den Staubsauger laufen, sagte sie empört zu Zelda. Also wem glaubst du jetzt mehr, schimpfte Zelda, mir, einem lebendigen Menschen oder dem Staubsauger? Die Musik, die Sie jetzt gehört haben, war von Sonny Jain's Red Bharat Festival, einer indischen Hochzeitsblaskapelle aus New York. Als ich vor Jahren in Benares oder eigentlich Varanasi war, war gerade die Hochzeitssaison und jeden zweiten Abend oder so gab es eine Prozession. Bei so einer Hochzeitsprozession werden elektrische Lichter mitgetragen, die ihre Energie von einem dröhnenden Dieselaggregat bekommen, das von einer solchen Blaskapelle dann noch übertönt wird. Diese Blaskapellen spielen meistens keine traditionellen Melodien, sondern Bollywood-Schlager. Sonny Jain singt, wie gesagt, in New York zu Hause und die Musiker haben nicht nur indische Namen. Sie spielen Bollywood und eigene Nummern und gehören zur internationalen Jazzszene. Hier jetzt eine Blaskapelle aus Indien, die Jaipur Kawa Brass Band. Danach kommen wieder Aufnahmen von Sonny Jain. Thank you. Als Herr Balaban in seiner alten Heimat Rekrut sein musste, erklärte der Ausbildner einmal: So, heute üben wir den Kampf Mann gegen Mann. Das ist im Ernstfall sehr wichtig für euch. Ach, meldete sich Herr Balaban, wenn es wirklich im Ernstfall zum Kampf Mann gegen Mann kommt, könnten Sie mir meinen Mann dann zeigen? Vielleicht kann ich mich mit ihm ja gütlich einigen. Thank you. Herr Balaban ging mit seiner Tochter aufs Münchner Oktoberfest. Selda kaufte ihm zum Spaß einen kleinen grünen Papierhut mit einer großen roten Feder. »In dem Gedränge kann man sich leicht verlieren«, sagte Selda, »aber mit der Feder, da kann ich dich schon von Weitem erkennen.« An dem Tisch, an dem sie saßen, redete Herr Balaban mit einem netten Herrn aus München. Selda ging inzwischen ein bisschen Karussell fahren. Vom Bier und von der Hitze müde, schliefen Herr Balaban und der nette Münchner ein. Als Selda zurückkam, machte sie sich einen Spaß, nahm Herrn Balaban das grüne Hütchen mit der roten Feder ab und setzte es dem netten Münchner auf. Wie Herr Balaban aufwachte, sah er das Hütchen auf dem Kopf des netten Münchners. Erstaunt tastete er auf seinem Kopf herum und fand kein Hütchen. Da dachte Herr Balaban ganz verwirrt, »Na ja, wo ich bin, das weiß ich. Ich bin der dort drüben mit dem Hütchen und der Feder. Aber wer ist es dann, der hier sitzt und grübelt und nicht weiß, wer er ist?« Herr Balaban und Zelda trafen auf dem Fest einige von Herrn Balabans Freunden, die bei einer Schießbude herumstanden. »Hey, Balaban«, schrien sie, »komm her, zeig, ob du auch schießen kannst.« »Na«, sagte Herr Balaban würdig, »warum soll ich nicht schießen können?« Er ließ sich ein Gewehr geben, legte an, wie er es bei den anderen gesehen hatte, und drückte ab. Die Kugel landete irgendwo in der Rückwand der Schießbude, und der Schießbudenbesitzer musste sich ducken. Alle lachten, doch Herr Balaban sagte, »Nein, nein, ihr lacht zu früh. Ich wollte nämlich«, und dabei wandte er sich an den, der am lautesten gelacht hatte, »ich wollte dir nämlich zeigen, wie du schießt.« Herr Balaban ließ sein Gewehr von dem Budenbesitzer laden und schoss ein zweites Mal. Diesmal schoss er einem Teddybären, der dort als Preis hing, beinahe ein Auge aus. Doch Herr Balaban ließ sich nicht beirren. Und so, sagt er zum zweiten Freund, so schießt du. Herr Balaban schoss zum dritten Mal und traf den Rand der Zielscheibe. So, meine Freunde, schießt meine Tochter Zelda. Beim vierten Mal endlich traf Herr Balaban ins Schwarze. Und so, sagt er stolz, so schieße ich. Herr Ballermann trat im Kaffeehaus an einen Herrn heran, der sich gerade ans Weggehen machte. »Entschuldigung, sind Sie vielleicht der Herr Ballermann?« »Nein«, sagte der Herr, »der bin ich nicht.« »Sind Sie wirklich nicht der Herr Ballermann?« »Nein«, sagte der Herr ungeduldig, »ich bin wirklich nicht der Herr Ballermann.« »Sind Sie da auch ganz sicher?« »Ja«, sagte der Herr zornig, »da bin ich ganz sicher. Ich kenne diesen Herrn Ballermann gar nicht und ich weiß wirklich nicht, warum Sie mich das fragen.« »Ja«, sagte Herr Ballermann, »wenn Sie nicht der Herr Ballermann sind, warum ziehen Sie dann gerade seinen Mantel an?« Thank you. Eines Abends traf ein Bekannter den Herrn Balaban in der Fußgängerzone, wie er unter einer Laterne auf den Knien herumrutschte und etwas suchte. »Was suchst du denn?« »Ach, ich habe einen kleinen Schlüssel verloren, den suche ich jetzt.« »Warte, ich helfe dir«, sagte der Bekannte und ging auch auf die Knie. Als sie beide eine Weile nichts fanden, fragte der Bekannte, »bist du sicher, dass du den Schlüssel hier verloren hast?« »Nein, da hinten bei dem Berberitzengebüsch, da habe ich ihn verloren.« »Ja, aber warum suchst du dann nicht dort?« »Ja, das tät dir so passen, dass ich dort im Finstern herumkrieche und mit den Händen in die Hundekacke tappe. Hier ist es hell und man sieht, wo man hingreift.« Hier jetzt noch einmal eine Blaskapelle aus Indien, die Jaipur Maharaja Brass Band. Seine Freunde schenkten Herrn Balaban einen schönen schwarzen Spazierstock mit silbernem Knauf. Aber Herr Balaban hatte keine rechte Freude damit. »Der Stock ist zu lang«, beklagte er sich bei einem seiner Bekannten. »Ja, dann schneid ihn doch ab«, sagte der. »Daran habe ich schon gedacht, aber es wäre doch schade um den schönen silbernen Knauf.« »Ja, schneid ihn doch unten ab.« »Wieso unten?«, sagte Herr Balaban. »Unten passt er doch, oben ist er zu lang.« Eines Tages wurde Herr Balaban von einem Freund gebeten, im Kulturverein einen Vortrag zu halten. »Ja, über was soll ich denn reden?«, fragte Herr Balaban. »Ach, über irgendwas, es wird dir schon was einfallen. Du hast doch viel erlebt und du bist doch auch nicht auf den Mund gefallen. Schau, wir haben jeden Monat einen Vortrag, aber diesmal ist uns der Referent ausgefallen und du bist der Einzige, der das Programm noch retten kann.« Am vereinbarten Abend schloss Herr Ballermann seinen Laden etwas früher als sonst, ging nach Hause, um zu duschen und seinen besten Anzug anzuziehen, kämmte sorgfältig seine letzten verbliebenen Haare quer über den Kopf und ging zum Kulturverein. »Meine sehr verehrten Damen und Herren«, begann er seinen Vortrag, »haben Sie überhaupt eine Ahnung von dem, worüber ich heute sprechen werde?« »Nein«, riefen die Leute, »natürlich nicht.« »Wie kann ich vor Leuten einen Vortrag halten, die nicht einmal die geringste Ahnung vom Thema haben?« sagte Herr Ballermann empört, drehte sich um und verließ den Saal. Aber sein Bekannter ließ nicht locker und bat ihn, im nächsten Monat wieder seinen Vortrag zu halten. »Du hast die Leute neugierig gemacht, jetzt wollen sie wissen, was du ihnen zu erzählen hast.« Also fragte Herr Ballermann am Beginn seines Vortrags wieder. »Wissen Sie eigentlich, was ich Ihnen heute sagen will?« »Ja«, riefen die Leute, »wir wissen es.« »Nun, wenn Sie es schon wissen«, sagte Herr Ballermann würdevoll, »dann erübrigt es sich ja, dass ich es Ihnen sage.« Und verließ wieder den Saal. Doch sein Bekannter ließ nicht locker. Also hielt Herr Ballermann einen dritten Vortrag. »Wissen Sie jetzt oder wissen Sie nicht, was ich Ihnen zu sagen habe?« fragte er. Und die Leute, die ihn endlich festnageln wollten, riefen, ja, »die einen wissen es, die anderen wissen es nicht.« »Dann sollen es die, die es wissen, denen erzählen, die es nicht wissen«, sagte Herr Ballermann streng, und damit hatte es sich. Herr Ballermann sah durch die Tür einer Zoohandlung eine große dänische Dogge. Neugierig ging er in das Geschäft, um das große Tier zu bewundern. »Du meine Güte, so ein riesiger Hund! Was kostet denn so ein Tier?« fragte er. »Der da? 500«, sagte der Geschäftsinhaber. Herr Ballermann zeigte auf einen deutschen Schäferhund. »Und der da? Ja, der kostet 1000.« »Was Sie nicht sagen. Und so einer?« Herr Ballermann deutete auf einen kleineren Hund mit blauen Augen. »Der, das ist ein Husky, der kostet 2000. »Und dieser winzige da?« Das ist ganz etwas Besonderes, ein Chihuahua. Der kostet 3000.« »Sagen Sie einmal«, sagte Herr Ballermann interessiert, »was kostet denn bei Ihnen gar kein Hund?« Mein Großvater, erzählte Herr Ballermann, war ein Schafhirte. Er ist sehr alt geworden. Einmal kam ein Tourist daher und fragte ihn, wie alt sind Sie denn eigentlich genau? Ja, das weiß ich nicht, mein Herr, sagte mein Großvater. Was, können Sie denn nicht zählen? Fragte der Tourist. Oh doch, sagte mein Großvater, zählen kann ich schon. Ich zähle jeden Tag meine Schafe, weil man mir die stehlen kann. Aber meine Jahre, die stiehlt mir niemand. Thank you. Das war Nachttaxi. Mit Texten aus dem Buch Herr Balaban und seine Tochter Zelda von Martin Auer und Musik von Sunny Giants Red Bharat Festival, Jaipur Kawa Brass Band und Jaipur Maharaja Brass Band. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoirie.